Weite, Leere, Unendlichkeit. 18 Monate, nichts als Kälte, Leere und Unendlichkeit. Man schreibt den 23. Dezember. Morgen, zu Weihnachten, werden sie zurück sein. Endlich wieder auf der Erde. Sie, das ist die Besatzung des Weltraumforschungsschiffes Palomino. Das Ergebnis ist enttäuschend. Wahrscheinlich ist unsere Erde der einzig bewohnte Planet der Galaxis. Und man forschte schon so lange. Die ersten Schritte des Menschen auf dem Mond gehörten bereits der Vergangenheit an. Einer uralten Vergangenheit. Captain Don Holland, der Kommandant der Palomino, wollte es nicht wahrhaben, dass seine Expedition ins All umsonst gewesen war. Nichts hatte man gefunden. Nicht die geringsten Spuren, die auf eine Existenz außerirdischen, intelligenten Lebens hingedeutet hätten. Denn Holland und seine Crew waren enttäuscht. Nicht einmal Charles Peiser, der erste Offizier, konnte die anderen erheitern. Und so saßen sie niedergeschlagen im Kontrollraum. Dr. Kate McRae, eine junge Kybernetikerin, Professor Alex Durant, ein anerkannter Weltraumforscher, Harry Booth, ein erfolgreicher, leicht brummiger Reporter, und Vincent, der Roboter. Sein Name setzt sich folgendermaßen zusammen. V für vital, I für Information, N für notwendig und Cent für zentralisiert. Vincent ist nicht irgendein Roboter, sondern der Freund der gesamten Crew. Und das, weil er so sympathisch ist. Ja, er sieht sogar recht lustig aus mit seinem fassartigen Körper, dem einziehbaren Drehkopf und den mechanisch beweglichen Armen. Vincent ist der technisch vollkommenste Roboter, der je von Menschen erdacht und gebaut worden ist. Lautlos gleitet die Palomino durchs All. Dieses Meer von Sternen, Fragen und tiefschwarzer Unendlichkeit. Als Vincent etwas Sonderbares auf dem dreidimensionalen Bildschirm im Kontrollraum entdeckt. Mr. Peiser. Ja, Vincent? Mr. Peiser, ich finde, Sie sollten mal hier raufkommen. Was gibt es, Vincent? Das größte schwarze Loch, dem ich je begegnet bin, Mr. Peiser. Sehen wir es uns doch mal auf dem Hologramm an. Mein Gott. Schlimmer als Dantes Inferno. Ja. Die zerstörerischste Kraft im Universum, Harry. Nichts kann ihr entgehen, nicht mal das Licht. Mir hat mal ein Professor gesagt, die schwarzen Löcher würden irgendwann mal das gesamte Universum aufzehren. Wieso nicht? Wenn man sieht, wie eine gigantische Sonne aufgesogen wird und spurlos verschwindet? Gib uns doch mal eine Vergrößerung, Vincent. Ich vergrößere. Jedes Mal, wenn ich eins von diesen Dingern sehe, erwarte ich irgendeinen Kerl mit Hörnern, Mistgabel und Pferdefuß zu entdecken. Richtige Monster sind das. Höllenschlund wäre das richtige Wort dafür. Aber ich habe noch etwas anderes von Interesse entdeckt. Lass doch mal sehen. Es hat sich, solange ich es beobachte, noch nicht bewegt. Scheint eine Art Schiff zu sein. Vincent, bitte vergrößern und identifizieren. Aber weiß jemand, was hier im Weltraum doch außer uns rumschwirrt? Vincent ruft sein gespeichertes Wissen auf mehrere Bildschirme ab und antwortet: Arcturus 10, United Kingdom. Liberty 7, Vereinigte Staaten. Russische experimentelle Raumstation Serie 5. Frankreich, Sahara Modul 5-3. Pluto 4, Japan. Vereinigte Staaten, Raumsonde 1. Das ist es. Die USS Cygnus. Dr. Kate, war auf diesem Schiff nicht auch Ihr Vater? Ja, USS Cygnus. Ihr Auftrag, Lebensmöglichkeiten im Weltraum zu entdecken. Genau wie unsere. Gib den Signal, Vincent. Die USS Cygnus. Unglaublich. Dieses Raumschiff galt als verschollen. Seit 20 Jahren hatte man nichts mehr von ihm und seiner Besatzung gehört. Sein Kommandant hieß Reinhard. Dr. Hans Reinhard. Haben Sie Kommandant Reinhard jemals kennengelernt? Kennengelernt ist gut, wir haben uns mal in den Haaren gelegen. Reinhard hat die Ziele seines persönlichen Ehrgeizes immer wie Angelegenheiten nationalen Stolzes aussehen lassen. Er hat das Raumfahrtkomitee zu dem kostspieligsten Fiasko aller Zeiten überredet und sich dann geweigert, den Fehlschlag einzugestehen. Das Schiff blieb einfach verschwunden. Sie sind nie wieder gesehen worden. Na, können wir uns nicht näher ranpirschen? Vincent und ich könnten dort an Bord mal nachsehen. Wie sagte doch Cicero? Unbesonnenheit ist das Charakteristikum der Jugend, Besonnenheit das des Alters und Vorsicht ist der bessere Teil der Tapferkeit. Sind Sie der Meinung, Captain, dass wir dieses Abenteuer riskieren sollten? Ich glaube ja, Harry. Er schaut genau auf uns zu. Haben unsere Sensoren schon was aufgefangen? Negativ. Aber bei der Turbulenz da draußen kommt mein Signal vielleicht nicht durch. Aber wir werden näher herangehen und sehen, was los ist. Anflugkoordinaten bestimmen, Charlie. Volle Antriebskraft, Vincent. Schnallt euch sofort an, sonst haut euch die Gravitationskraft vom Stuhl. Achtung, jetzt. Die Pelomeno bäumte sich geradezu auf. Dann geriet sie ins Gravitationsfeld des Schwarzen Lochs, an dessen Rand die USS Cygnus unbeweglich stand. Sie bockt wie ein störrischer Esel. Captain, ich weiß nicht recht, wie lange die Maschinen gegen eine solche Kraft funktionsfähig bleiben. Kehren wir lieber um. Noch nicht. Ich glaube, wir können uns einen Vorbeiflug leisten, aber dann müssen wir auf Teufel komm raus weg. Als ob man im Auge eines Hurrikans ist. Was ist passiert? Ein natürliches Phänomen? Oder etwas von diesem Schiff? Mikrorichtstrahlantenne aktivieren. Empfangen Sie irgendwas, Charlie? Negativ, Alex. Diesmal können unsere Signale nicht durchkommen. Gravitation ist auf Maximum, Dan. Mein Gott, ich fürchte, es hat uns. Wir fangen an zu rollen. 100% auf die Vierfachrolldüsen. Vierfachrolldüsen, volle Kapazität. Luftausbruch mittschiffs. Verlieren Sauerstoff. Charlie, geben Sie mir bei 180 Grad einen vollen Schub mit dem Hauptantrieb. Wir haben hier auch einen Druck. Notsituation. Computer zeigt, dass die primären und sekundären Luftleitungen gerissen sind. Ein Unglück kommt selten allein. Voller gleichzeitiger Schubantrieb A und B. Das schwarze Loch zieht uns rein. Geh auf Handbedienung. Luke Nummer 4 ist nach außen aufgegangen, Captain. Ich werde rausgehen und Sie sichern. Sei aber draußen vorsichtig, Vincent. Da ist mehr Anziehungskraft, als wir kennen. Ja, Sir. Vincent schwebte hinaus und fing an, die Luke zu sichern, als seine Halteleine plötzlich riss. Im Bruchteil einer Sekunde schaltete er seine Notprogrammierung ein, da er sonst die Bahn der Palomino verlassen hätte. Sofort schoss aus seinem Kugelkörper ein Elektromagnet und heftete sich an den Rumpf der Palomino. Vincent war gerettet und konnte die Reparatur an Luke Nummer 4 beenden. Nun gleitet die Palomino lautlos über das Deck der USS Cygnus, die wie eine Totenstadt am Rande des Schwarzen Loches steht. Da! Plötzlich Lichter. Tausende von Lichtern. Eine Flut von Lichtern. Das Geisterschiff ist aus der Dunkelheit erwacht. Was soll das denn? Das möchte ich auch gerne wissen. Wie ein Weihnachtsbaum am Heiligabend. Haltet die Sprengköpfe in Schussposition. Nicht doch, denn wenn die uns feindlich gesinnt wären, hätten sie uns längst abknallen können. Habt ihr ein Bild da unten? Da sind Leute an Bord. Vielleicht auch nur Schatten, Kate. Vergrößern bitte. Es sind Menschen, Alex. Ich weiß es, fühle es. Landefahrstühle kommen rauf. Ich möchte wissen, warum sie nicht schon eher den roten Teppich ausgerollt haben. Die scheinen uns zum Näherkommen aufzufordern. Die Pelomino ist auf dem Deck der USS Cygnus gelandet. Captain Dan Holland befiehlt seinem ersten Offizier, Charles Peiser, an Bord der Pelomino zu bleiben. Die anderen betreten die Cygnus. Vincent, der an der Spitze der Crew schwebt, beobachtet die Umgebung mit seinen Scanners. Alle sind aufs Äußerste konzentriert. Jeder hält zwei Laserpistolen schussbereit vor sich. Die Cygnus scheint leer zu sein. Kein Mensch. Kein Schatten. Nichts. Nichts ist zu sehen. Und dennoch wird die Besatzung der Palomino das Gefühl nicht los. Wir werden beobachtet. Von 1000 Augen. Von 10.000 Augen. Da! Aus der beleuchteten Leere zielen Laserstrahlen auf die Waffen von Dan Holland und seiner Crew. Dr. McRae, die Männer und Vincent werden zu Boden geworfen. Vincent! Ist bei dir alles in Ordnung? Leicht angeknackst, aber nicht ausgetrickst, Dr. Kate. Ich wollte, ich hätte meine Kanone bei mir. Aber Harry, wir hätten uns töten können, wenn sie es gewollt hätten. Ja, das ist richtig. Ich finde das gar nicht komisch, wenn ein anderer Gewalt über mich hat, Captain. Ich auch nicht, Vincent. Wer auch immer da oben im Kontrollraum sitzt, ist jetzt besser dran als wir. Wenn man bloß wüsste, wer da oben sitzt, Captain. Schön ruhig, Kate. Ich weiß, aber nun bleiben Sie mal in meiner Situation ruhig. Ich verstehe Sie. Hallo? Ich bin Kate McRae. Ist Officer Frank McRae an Bord? Hier sind sogar die Roboter zu faul zum Reden. Schaut mal hier rüber. Gigantisch, was die Crew der Palomino jetzt sieht. Durch eine riesige, durchsichtige Kuppel kann man in den Weltraum blicken. Myriaden von Sternen heben sich eindrucksvoll ab vom Schwarz der Unendlichkeit. Auf der oberen Galerie der Kuppel stehen unheimliche Gestalten. Ihre Gesichter, die aus schwarzen Plexiglas-Halbkugeln bestehen, spiegeln körperlose Kälte wider. Gekleidet sind diese Wesen in schwarze, lange Kutten. So gleichen sie zu Ewigkeit erstarrten Mönchen. Unglaublich. Kann man wohl sagen. Hat ja die Steuerzahler auch genug gekostet. Kate, irgendwer ist in unserer Nähe. Kaum hatte Captain Holland ausgesprochen, als ein riesiger, grauenhafter Roboter auf die Mannschaft zuschwebte. Am furchterregendsten waren seine Hände, die aus metallenen Scheren bestanden, die sich wie Propeller drehten. Der Kopf dieses mechanischen Ungeheuers war eine massige Stahlröhre mit einer Leuchtspalte. Aus ihr strahlte rotes Licht. Der Gigant schwebte auf die Mannschaft zu, als Vincent sich ihm in den Weg stellte. Identifiziere dich. Was für ein Typ und Modell bist du? Huch! Na, das kann ja heiter werden. Willkommen an Bord des Cygnus. Hans Reinhardt. Das ist doch unmöglich. Sie haben früher schon immer ein Flair gehabt für theatralische Auftritte, Doktor. Dr. Reinhardt, mein Vater. Ist er auch hier? Es tut mir leid, dass ich Ihre Hoffnungen zerschlagen muss, aber Ihr armer Vater ist nicht mehr bei uns. Er ist tot. Und die übrige Crew? Wollten damals zur Erde zurück. Also verschollen. Schade, es war eine gute Crew. Was geschah, als Ihre Mission damals abgeblasen wurde, Doktor? Soll das etwa ein Verhör werden, Mr. Booth? Mein letztes Verhör liegt lange Zeit zurück, aber wenn Sie wünschen, werde ich antworten. Die Cygnus traf seinerzeit auf ein Meteoritenfeld und wurde manövrierunfähig. Unsere Haupt- und Notkommunikationssysteme wurden zerstört. Wir trieben dahin. Ich sagte der Crew, das Schiff zu verlassen und wie befohlen, zurückzukehren. Vielleicht war das wieder mal eine, wie Sie sagen, meiner theatralischen Gästen, Mr. Booth, aber ich beschloss, an Bord zu bleiben. Und Ihr Vater entschloss sich ebenfalls zu bleiben. Wir haben nie erfahren, was aus den anderen wurde. Sie sind hier draußen seit 20 Jahren? Allein? 20 Jahre. 20 Erdenjahre, das stimmt. Aber wie kommen Sie darauf, dass ich allein war? Ich habe für Gefährten gesorgt. Gefährten. Sie sehen ein bisschen mittelalterlich aus. Aber ich bin ein Romantiker. Und wenn Sie wollen, können Sie mit uns zur Erde zurückkehren, Doktor. Wie kommen Sie darauf, dass ich zurückkehren möchte? Die Cygnus ist in großer Gefahr, zerstört zu werden. Ihr Captain hatte ja die gleiche Befürchtung. Nur einen kleinen Schritt weiter. Und wir wären erledigt. Aber hier sind wir völlig sicher. Wir haben Antigravitationskräfte entwickelt, um unsere Position zu behalten. Das funktioniert wunderbar, wie Sie sehen können. Doktor, Ihr Schiff ist doch gar nicht manövrierunfähig. Natürlich nicht. Wir haben den Schaden repariert und sind wieder fahrtüchtig geworden. Aber zur Erde zurückgekehrt, wie Sie sollten, sind Sie auch nicht. Sehr richtig. Ich habe den Befehl verweigert. Es gab größere Überlegungen. Andere Welten, die darauf warten, entdeckt zu werden. Nicht verwirklichte Lebensträume. Die Weltraumbehörde würde daran immer noch einen Akt der Piraterie sehen, Doktor. Was hätten Sie gesagt, Mr. Bruce, wenn die Behörden Columbus seine Zeit kurz vor der Entdeckung der neuen Welt zurückbeordert hätten? Sie werden als einer der größten Weltraumwissenschaftler in die Geschichte eingehen. Das habe ich nie bezweifelt. Es wird langsam Zeit, dass die Menschen von ihrem eigenen Versagen und meinen Erfolgen erfahren. Während die Besatzung der Palomino unter der Führung von Dr. Hans Reinhardt die Cygnus besichtigte, hatte sich Harry Booth fortgestohlen, um auf eigene Faust das Geheimnis zu ergründen, das die USS Cygnus barg. Er irrte durch die riesigen Gänge des Raumschiffs und landete plötzlich in einem Treibhaus, das einen exotischen Garten beherbergte. Bäume und andere Pflanzen entfalteten hier ihr üppiges Grün. Harry Booth erkannte sofort, dass er sich in der agronomischen Raumstation befand, die einst für die Ernährung der gesamten Besatzung der USS Cygnus gedient hatte. Jetzt versorgte sie Dr. Hans Reinhardt allein. An den Schalthebeln eines Kontrollpults stand eine der unheimlichen Mönchsgestalten. Harry Booth wollte sie gerade ansprechen, als sie sich verzog. Und dabei bemerkte Harry Booth etwas Erstaunliches. Die Gestalt hinkte. Ein hinkender Roboter. Sowas gibt's doch nicht, schoss es ihm durch den Kopf. Captain Holland hatte beschlossen, auf die Palomino zurückzugehen. Schließlich mussten ja noch einige Reparaturen vor der Abreise ausgeführt werden. Doch auch Dan Holland verirrte sich in den weitläufigen Gängen der Cygnus. Plötzlich gelangte er in einen Raum, der ihn an eine Kirche erinnerte. Grabesstille empfing ihn. Da, er glaubte seinen Augen nicht trauen zu können, vollzogen die gesichtlosen Wesen eine Totenzeremonie. Sie betteten eine in ein Tuch gehüllte menschliche Gestalt in einen Stahlzylinder und schickten sie hinaus ins Weltall. Wie eine Rakete verließ der Zylinder die Kreisbahn des Schiffes und verschwand daraufhin im weit geöffneten Schlund des schwarzen Lochs. Jetzt trennten sich die Gesichtlosen und glitten lautlos zurück. Dr. Reinhardt hatte die Besatzung der Palomino zum Essen eingeladen. Ah, frische Champignonsuppe. Die Pilze stammen übrigens aus meinem eigenen Garten. Ein Toast auf Sie und Ihre Gefährten, Dr. Durant. Anlässlich Ihres Besuches auf der Cygnus. Willkommen an Bord, Miss Kate. Außer Ihnen weiß kein Mensch etwas von meiner Existenz. Auch auf Ihr Wohl und Ihre fantastischen Erfolge. Heute Abend, meine Freunde, stehen wir vor einer Entscheidung, die die ganzen Raumfahrterkenntnisse über den Haufen werfen wird. Wenn die von mir erwarteten Daten mit meinen Computerberechnungen übereinstimmen, werde ich dorthin gehen, wohin sich bisher noch nie ein Mensch gewagt hat. Ins schwarze Loch? Hinein, hindurch und darüber hinaus. Aber das ist doch Wahnsinn. Sowas gibt's doch nicht. Dass wir hier oben sind, Mr. Booth, haben unsere Vorfahren auch nicht für möglich gehalten. Ihr Raumschiff ist zwar für den Weltraum konzipiert, Doktor, aber nicht für das schwarze Loch. Wie können Sie erwarten, dass Sie mit der Cygnus darin nicht zerschmettert werden? Ich nehme an, dass Dr. Reinhardt ein Antigravitationskraftfeld geschaffen hat, das in der Lage ist, der Beanspruchung zu widerstehen. In der Tat. Und ich weiß auch, Captain, dass Sie sagen werden, dass ein Fehler in der Navigation tödlich sein kann. Aber ich weiß genau, was ich tue. Der von mir gewählte Kurs wird die Cygnus in ihrem optimalen Rotationswinkel hindurchführen. Der Wirbel und der Sog werden uns eine unglaubliche Geschwindigkeit geben. Und diese Fakten werden uns hindurch katapultieren. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, soll die Palomino ihre Exkursion beobachten. Das ist richtig. Ich brauche sie, um das Unbekannte zu erforschen. Falls ich Glück habe, und das glaube ich, hoffe ich dort das zu finden, was man das letzte Wissen, die letzte Erkenntnis nennt. In diesem Moment schwebte der unheimliche Riesenroboter herein. Ja, Maximilian? Das Sondenschiff ist im Begriff zu docken. Lassen Sie sich bitte nicht stören, meine Herrschaften. Dr. Reinhardt verließ die anderen. Endlich war die Palomino-Besatzung unter sich und konnte frei reden. Ganz schön kaputter Typ. Wie ist Ihre Meinung, Kate? Dass Dr. Reinhardt auf einem Drahtseil zwischen Genie und Wahnsinn balanciert. Ich glaube, der Kerl ist verrückt. Während die anderen sich bei Tisch unterhielten, war Vincent auf Entdeckungsreise geschwebt und hatte die Roboterarmee, die Dr. Reinhardts persönliche Wache bildete, besucht. Da bemerkte er einen kleinen Roboter seines eigenen Typs, der sich B.O.B., Bob, nannte. Bob fürchtete sich sehr vor den anderen Robotern, die weitaus größer waren als er. Am meisten aber hatte er Angst vor S.T.A.R., Star, einem Superroboter. Roboterarmee machte gerade Schießübungen. Vincent war besser als Star. Und ob dieser Schmach forderte Star Vincent zum Zweikampf heraus. Gezielt setzte Vincent seine Laserstrahlen ein und zerstörte so die Stromkreise des Gegners. Aus Star stoben die Funken wie aus 100 Wunderkerzen. Und dann fiel er laut, polternd zu Boden. Bobs Metallgesicht strahlte vor Freude. Und gemeinsam verließen Vincent und sein neuer Freund die Schießhalle, um Informationen auszutauschen. Diese armen Kreaturen sind das, was von der Crew übrig geblieben ist, auf an Wahnsinn grenzende Weise am Leben erhalten, zur Verwendung im Weltraum. Waren das mal Menschen? Jetzt umfunktioniert zu Robotern. Lass uns hier raus, bevor wir entdeckt werden. Vincent und Bob gingen heimlich an Bord der Palomino. Von dort aus gab Vincent eine Codebotschaft an Dr. Kate McRae. Dan, Vincent bittet Sie sofort an Bord der Palomino. Geh mit, Charlie. Ich glaube, ich gehe auch mit. Auf diese Party hätte ich gern verzichtet. Bloß weg hier. Reinhardt wird das eine letzte Geheimnis lösen, das der Menschheit bisher verborgen war. Oder er kommt bei dem Versuch um. Alex, ich befürchte fast, Sie möchten mit ihm mitgehen. Auf die große Pilgerfahrt zu dem, was möglicherweise Geist Gottes ist? Oh ja, das möchte ich. Und es war finster aus der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte unsichtbar auf dem Wasser. Was für ein unglaublicher Anblick. Ich kann mich nie daran satt sehen. Wo sind die anderen? Sie wurden zum Schiff zurückgerufen. Zurückgerufen? Ich sagte doch, keine Exkursionen mehr ohne Begleitung. Wie haben Sie sich denn eigentlich verständigt? Ah, die Telepathie, die Sie mit Ihrem Roboter haben. Ganz erstaunlich. Dr. Durant. Ja, Doktor? Das sind meine sämtlichen Formeln, die ich über die Jahre gefunden habe. Ich möchte, dass Sie sie an sich nehmen und an andere weitergeben, für den Fall, dass mir etwas zustößt. Sie können sich auf mich verlassen. Ich möchte auch, dass Sie meinen Flug beobachten. Solange Sie können, behalten Sie meinen Kurs im Auge. Wenn ich über die Einsteinsche Brücke gehe, glauben Sie mir, ich habe lange gewartet auf jemanden wie Sie, der diesen entscheidenden Moment festhält. Danke, Doktor. Dann bin ich bereit, das Größte zu wagen, das je ein Mensch gewagt hat. Und auch das Risikoreichste. Das Risiko ist unwichtig im Vergleich zu der Möglichkeit des Beweises für die unfassbare Wahrheit des Unbekannten. Dort sind die derzeitigen Naturgesetze nicht mehr anwendbar. Sie verschwinden. Und leben. Leben? Ewiges Leben. Old Bob und Vincent klärten inzwischen die anderen über den Verbleib der Mannschaft der USS Cygnus auf. Der Offizier, dem die Männer am meisten vertrauten, war Frank McRae. Kates Vater. An ihn wandten sie sich, als Reinhard die Befehle, nach Hause zurückzukehren, ignorierte. Sie versuchten, die Kontrolle über die Cygnus zu bekommen. Reinhard nannte es Meuterei und tötete Mr. McRae. Was wurde aus der Crew? Sie wurde von den Wachrobotern gefangen und ist noch immer an Bord. Was? Wo? Im Kommandoturm im Energiezentrum. Roboter, Mr. Peiser. Humanoide Roboter. Das Wertvollste im Universum, nämlich intelligentes Leben, bedeutet Dr. Reinhard nichts. Er machte die Crewmitglieder zu Kreaturen, denen er befehlen konnte. Das erklärt das Begräbnis. Richtig. Und den hinkenden Roboter, den Sie gesehen haben. Soll das etwa heißen, dass unter dieser Verkleidung ein menschlicher Körper ist? Genau das heißt es. Wir können nicht einfach abreisen und diese armen Teufel hier zurücklassen. Captain, denen können Sie nicht mehr helfen. Deren einzige Befreiung ist der Tod. Das ist richtig. Um Gottes Willen, denn wir können es nicht mit dieser Roboterarmee aufnehmen. Captain, ich war gezwungen, zwei Wachroboter zu eliminieren, die anderen jetzt suchen, wenn die gefunden werden. Ich verstehe, Vincent. Charlie, sofort den Countdown. Mach ich. Vincent, sag Kate und Harry Bescheid, dass ich sie sofort hier an Bord erwarte. Inzwischen waren Dr. Kate McRae und Professor Durant Dr. Reinhardt in den Kontrollturm der Cygnus gefolgt, in dem auch Maximilian, der Riesenroboter, schwebte. Bestimme den Navigationskurs, Maximilian. Sie haben das nun alles ganz allein erreicht, Dr. Reinhardt. Und es wäre Ihr gutes Recht, die Bitte eines immerhin Fremden abzuschlagen, aber... Was erhoffen Sie sich, Alex? Etwa Unsterblichkeit? Nein, wissenschaftliche Wahrheit. Alex, es ist höchste Zeit, dass wir gehen. Sie warten auf uns mit dem Start. Alex, ich möchte nicht, dass Sie für sowas Ihr Leben wegwerfen. Er kann es schaffen. Ich weiß, er schafft's. Oh Gott, Alex. Auf der anderen Seite vom Schwarzen Loch liegt eine völlig andere Welt. Eine Welt, wo Raum und Zeit, wie wir sie verstehen, nicht mehr existent sind. Wir werden es als allererste sehen. Es erforschen und es auch erleben. An Bord der Palomino hatte die Besatzung über Lautsprecher Dr. Reinhardts Befehl zum Ausstellen der Reaktoren gehört. Er wird es tun. Der Wahnsinnige wagt es. Er wagt es wirklich. Wenn wir jetzt nicht wegkommen, wird er uns alle umbringen, Captain. Er will uns da draußen haben, um seinen Flug zu beobachten. Wir haben noch Zeit. Sie spielen mit unserem Leben, aber mit meinem werden Sie Schluss nicht spielen. Harry! Inzwischen hat Kate Alex davon zu überzeugen, dass sie die Cygnus verlassen müssen. Alex. R hoch 2. Alex. Bis gleich. Kann ich Sie kurz sprechen? B hoch 2. Ich bleibe. Reinhard ist ein Mörder. Was? Ja. Seine Kreaturen sind keine Roboter, sondern Humanoiden. Er hat seine Crew dazu umfunktioniert. Was ist los, Miss Kate? Sie sehen krank aus. Kate ist erregt, weil ich beschlossen habe, auf der Cygnus zu bleiben. Vielleicht kann sie sich auch entschließen, bei uns zu bleiben. Nein, niemals. Ich dachte, Sie wollten mit. Wollte ich nicht, ich... Der richtige Moment, ins Schwarze Loch zu gehen, ist jetzt. Jetzt will Alex Durant es wissen, ob Dr. Hans Reinhardt wirklich ein Mörder ist. Also schleicht er sich zu einer dieser gesichtslosen Gestalten und reißt ihr die Plexiglas-Halbkugel vom Kopf. Blankes Entsetzen packt Professor Durant, als er in ein ausdrucksloses, mumifiziertes Menschengesicht blickt. Was tun Sie denn da? Sonst wäre er schon längst tot. Alle wären sie tot. Es war der einzige Weg, sie am Leben zu erhalten. Eine meiner größten Leistungen. Sie haben uns doch gesagt, die Crew hätte das Schiff verlassen. Kommen Sie, Kate, wir gehen. Maximilian! Doch zu spät. Maximilian, der furchterregende Roboter, hatte seine Scherenhände bereits nach Alex ausgestreckt und ihn so grausam umgebracht. Er war ein guter Mann. Wenn es noch eine Gerechtigkeit gibt, möge das schwarze Loch ihr Grab werden. Schaff die junge Dame ins Hospital. Das sogenannte Hospital ist der Ort, an dem Dr. Reinhard Menschen in Humanoiden verwandelt. In kalte, gesichtslose Roboterwesen. Vincent, Bob und der Captain stürzen ins Hospital und befreien Kate, die bereits betäubt worden war. In einem metallenen Anzug gehüllt, den Kopf in einer silbernen Kappe, war sie in eines der Umwandlungsbecken gelegt worden. Als nächstes wäre die elektrische Operation erfolgt, die aus ihr einen Humanoiden gemacht hätte. Das war Rettung in allerletzter Sekunde. Im Kontrollturm der USS Cygnus hatte Dr. Reinhard mittlerweile erfahren, was sich zugetragen hatte. Nun ruft er Maximilian, seinen Riesenroboter. Maximilian, bring uns in Startposition. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir unsere Gäste liquidieren. Antriebsaggregate. Der Wahnsinnige fährt direkt auf das schwarze Loch zu. Was wollen wir jetzt tun? Wir warten. Sag den Wachen, sie sollen auf alle Humanoiden zwischen Krankenstation und der Palomino schießen. Doch Captain Dan Holland gibt sich nicht geschlagen. Ich schlage vor, ihr geht auf die andere Seite, Vincent. Und dann nehmen wir sie ins Kreuzfeuer. Und Old Bob kämpft Seite an Seite mit der Palomino-Besatzung gegen Dr. Reinhards Roboterarmee. Geh aus dem Weg, Bob! Mein erster Kampf seit 30 Jahren. Ich hätte viel lieber gegen Reinhard und Maximilian gekämpft. Vincent und Old Bob besiegen die furchterregende Roboterarmee. Besiegt und übertölpelt. Und das ist nun deine Eliteeinheit von diesem alten Trottel von Robotern. Wir dürfen die Cygnus nicht gefährden, wenn wir die anderen eliminieren. Wenn sie weit genug weg sind, dann sprengen sie in 1000 Stücke. Charlie, hören Sie mich? Laut und deutlich, Dan. Drücken Sie die Kontrollen rauf auf halb und geben Sie uns genau 60 Sekunden. Wo stecken Sie? Seitengang nahe beim Eingang. Wir starten hier gleich ein Höllenspektakel. Fangt an zu zählen, Charlie. Dan! Dan, alles in Ordnung? Charlie, letztes Kommando zurück. Startet sofort. Ich wiederhole, hebt ab. Doch Charles Peiser hört nicht auf den Befehl des Captains. Mit einem Satz landet er auf dem Deck der USS Cygnus. In beiden Händen hält er eine Laserpistole. Er schießt sich den Weg frei. Dr. Reinhards Wachen sind vernichtet. Da. Charles Peiser hat seine Freunde gefunden. Willkommen, Charlie! Ja! Harry Booth ist am Bein getroffen worden. Mit letzter Kraft schleppt er sich zurück auf die Pelomino. Ihn interessieren die anderen nicht mehr. Vor Angst und Feigheit zitternd, versucht er die Pelomino auf ihre Bahn zu bringen, um sein Leben zu retten. Was macht denn dieser Spinner da? Harry! Dr. Reinhardt beobachtet vom Kontrollturm der USS Cygnus den Abflug der Pelomino. Natürlich nimmt er an, dass sich die gesamte Besatzung an Bord befindet. Bevor es uns rammt, abschießen! Feuer! Von den Geschossen der elektronischen Kanonen getroffen, explodiert die Pelomino im Weltraum. Harry Booth ist tot. Dass er das zweite Opfer von Reinhardt wird, damit hat Harry nicht gerechnet. Das heißt, dass man Rühreier nicht wieder ungerührt machen kann. Wenn du so schlau bist, würde ich lieber überlegen, wie wir aus dieser Situation rauskommen, Vincent. Es gibt eine Alternative. Das Raumschiff, Vincent, du bist ein Genie. Bob führt die Pelomino-Besatzung gerade zur Raumsonde. Da löst sich die Cygnus aus ihrer Unbeweglichkeit, in der sie die Antigravitationskräfte am Rande des schwarzen Lochs gehalten haben. Ein Meteorit hat das Schiff erschüttert, Captain. Ja. Los, komm schnell! Ein ganzer Meteoritenschwarm, Captain. Das schwarze Loch zieht ihn auch rein. Wir müssen den Hauptkorridor versuchen. Geht in Deckung! Da! Eine riesige Feuerkugel stürzt auf das Deck der Cygnus und vernichtet alles, was ihr im Weg steht. Der Captain und seine Freunde hatten gerade noch Zeit genug, sich in Sicherheit zu bringen. Gebannt schauen sie auf dieses feuerspeiende Inferno. Doch ihnen bleibt keine Zeit. Reinhardts Roboter jagen sie erbarmungslos. Mit letzter Kraft erreichen Dan und die Besatzung das Treibhaus. Die akronomische Raumstation. Da wird sie von einem Meteoriten getroffen und die eben noch feuchtwarme Luft gefriert. Jetzt heißt es, sich zu bewegen. Sonst droht der Tod schnell durch Erfrieren. Los, Bewegung! Energie auf Maximum erhöhen! Und nur mit Volldampf durch! Maximilian! Mach das Raumschiff bereit. Maximilian! Hilf mir! Hilf mir! Narren dort! Hört mich doch! Rettet mich! Hilfe! Hört mich denn niemand! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Einer der gigantischen Bildschirme des Kontrollturmes war von seinen Stahlständern gerissen worden und auf Dr. Reinhardt gestürzt. Die Raumsonde ist in Sicht. Wenn es eine Rettung gibt, dann ist es die Raumsonde. Doch da taucht Maximilian auf der Laufbrücke auf und versperrt allen den Weg. Bob stürzt sich auf ihn, doch Maximilian trifft den kleineren Roboter mit seinen Laserstrahlen und beschädigt seine Stromkreise. Wir müssen weiter. Nein, ich kann nicht mehr. Mein Höhenstabilisator ist hinüber. Meine Hauptleitung ist defekt. Und meine Notleitungen haben versagt. Du kannst es schaffen. Es hat keinen Zweck, Vincent. Ich bin zu nichts mehr nütze. Aber ein Teil von mir geht mit dir. Jetzt liegt alle Verantwortung bei dir allein. Führe du das Raumschiff nach Hause. Wir sind doch die Allerbesten. Nun stürzt Vincent sich auf Maximilian. Der Monsterroboter legt seine Stahlarme um Vincent und versucht, den Kleinen zu zerquetschen. Da setzt Vincent seine Bohrer ein. Der Stahlpanzer des Monsters reißt. Funken sprühen aus seinem Leib. Flammen schießen hervor. Dichte, schwarze Rauchschwaden steigen auf. Maximilian stürzt polternd zu Boden. Los, schnell weg hier, bevor das ganze Schiff auseinanderbricht. Haltet euch alle fest. Achtung! Abheben! Das Gravitationskraftfeld ist weg! Kontrollen außer Funktion! Captain, das Schiff ist programmiert worden. Auf Reinhards Kurs. Sie meinen, wir gehen direkt ins Schwarze Loch? Ja. Lasst uns beten, dass er ein Genie war. Die Raumsonde wurde von dem Strudel, den das Schwarze Loch bildete, ergriffen und hineingezogen. Wie ein Sandkorn im Zyklon wurde sie in den Abgrund gerissen. Ihre Geschwindigkeit steigerte sich ins Unermessliche. Plötzlich eine Explosion von Bildern, zuckende Blitze, ungeahnte Farben und dann Schwerelosigkeit. Innere Schwerelosigkeit. Befreiung von Körper. Nur Seele. Nur Gedanke. Nur losgelöst sein. Kein Raum, keine Zeit. Die schreckliche Fahrt durch das schwarze Loch war vorüber. Kate erblickte ein neues Sternenfeld. Eine neue Galaxis. Sie alle fühlten, dass sie lebten. Das war, das ist der Beweis dafür, dass in diesem Universum kein Werk verloren geht. Vielleicht ist es der Beweis für Gott. Auf jeden Fall aber ist es der Beweis für Unsterblichkeit.